Der Sand der Zeit, der stetig und ganz leise um uns weht, singt vom Leben, das vergeht. Die Wüste nimmt sich alles, was im Staub durchsetzt, den Wind durch unsere Hände rinnt. Er singt von dem, was war und ist, und davon, wie leicht der Mensch vergisst. Hörst du das Lied von Sand in Zeit, das heimlich durch unsere Welten klingt und uns in sich vereint? Hörst du das Lied von Sand in Zeit, das leise von unserem Schicksal singt und alles ist, was bleibt? In allem klingt das Lied von Sand der Zeit. Der Sand der Zeit, der sich auf die Gedanken niederlegt, singt vom Leben, das vergeht. Die Wüste schleift die Träume und die Denkmäler im Geist, bis du nichts mehr von ihnen weißt. Er singt von dem, was du vermisst und was unter ihm begraben ist. Hörst du das Lied?